Die Entwicklungsstufen. Stufe 1, pedantisch, haarspalterisch, Ordnungswahn. Stufe 2, Kritiksucht, Nörgelei, Misstrauen. Stufe 3, Fachidioten, Besserwisser, Spießer. Stufe 4, Effizienzdenken, geschäftstüchtig, Arbeitsfreude, Forschergeist. Stufe 5, Abstraktionsfähigkeit, Ordnung, Klugheit, Präzision. Stufe 6, Liebe zum Detail, Geduld, Bescheidenheit, Demut. Stufe 7, Achtsamkeit, Erkennen der höheren Ordnung. Zugegeben, mir als einem eher ausufernd kreativen Typ fällt es zuerst schwer, die positiven Bezugspunkte zwischen dem rationalen, detailverliebten, ordnungsbesessenen Prinzip der Jungfrau und der Erfahrung der Fülle zu erkennen. Doch nur beim oberflächlichen, vorurteilsbesetzten Blick schauen wir uns die Licht- und Schattenaspekte dieses Prinzips genauer und neugierig forschend an. Das negative Extrem liegt sicher auf der Hand. Wer sich darauf versteift, das Leben zu kontrollieren und in kleine, schubladenkompatible Einheiten unterteilen zu wollen, schneidet sich von der unschuldigen Erfahrung von Fülle ab. Er landet in einem inneren von Enge, Pedanterie und Mangel dominierten Raum. Wenn du dich im jungfräulichen Prinzip erkannt hast, möchte ich gern einige Erkenntnisse aus meiner Coaching-Praxis mit dir teilen. Hinter den Schattenseiten dieses Prinzips steht die Dynamik des Zwangs. Ein überaus interessantes Phänomen unseres Geistes. Zwang flüstert uns ein, wir müssten die Dinge auf eine ganz bestimmte Weise tun. Ein Schlüssel beim Verlassen des Hauses dreimal nach rechts drehen und dann einmal nach links. Immer um dieselbe Zeit aufstehen. Alle Kosten immer auf den Cent genau in einer Excel-Datei auflisten. In dem Augenblick, wenn wir dem Zwang nachgeben, schenkt er uns die Illusion von Kontrolle. Oh, wir kontrollieren das Leben. Das suggeriert unserem Ego eine Position von Sicherheit und Dominanz. Was wir dabei oft nicht sehen, Zwang ist ein überaus hungriger Gesell. Sein Angebot der scheinbaren Sicherheit hat einen hohen Preis. Er will immer mehr Kontrolle, treibt uns immer tiefer in Details. Dabei wird die Komfortzone unseres Lebens immer enger. Unsere Mitmenschen bekommen in unserer Umgebung weniger Luft zum Atmen und gehen eventuell irgendwann weg, um sich wieder frei bewegen zu können. So sehr es der kontrollierende, streng, logisch arbeitende Part unseres Geistes manchmal verflucht, Leben ist Chaos. Oder noch genauer, Leben folgt einer höheren Ordnung, die der rational arbeitende Teil unseres Verstandes nicht versteht. Einer meiner Lehrer pflegte zu sagen, Köpfe haben keinen Zutritt zum Mysterium des Lebens. Damit sage ich nicht, schalte deinen Kopf ab. Erstens geht dies nicht und zweitens hat er natürlich seinen Wert. Doch wenn du ein Mensch bist, der so stark kontrolliert, dass es eng wird, dann möchte ich dich einladen, die Zügel ab und zu bewusst locker zu lassen. Selbst wenn sich dies erst einmal so anfühlt, als wenn sich ein Elefant auf dünnes Eis begibt. Wie kannst du das tun? Die ultimative Medizin für Controllies ist Selbstironie. Wenn es dir gelingt, über deinen Kontrollzwang zu lachen, dann hat er schon an Macht verloren. Zwinge dich, am besten täglich, genau einmal das zu tun, wovor du Angst hast. Fang klein an. Mach irgendwas Verrücktes, was dich nicht gleich Kopf und Kragen kostet. Suche privat und beruflich bewusst auch Menschen auf, die dir chaotisch oder verschwenderisch erscheinen. Auch wenn sie dich zu Beginn kolossal nerven, der Kontakt wird dich mehr in die Mitte bringen. Wie könntest du dich selbst jeden Tag einmal dazu verführen, das Leben einfach grundlos zu genießen? Und keine Angst, das muss ja nicht in sinnloser Völlerei ausarten. Auch bewusster Genuss macht dich weicher, eröffnet dich sanft für die Fülle des Lebens. Die kreativen Freigeister und dionysischen Genussschweine unter den Hörern, die sehe ich bis hier in Kopfnicken bestätigen und denken, genau so ist es, man kann das Leben nicht kontrollieren, es muss heute und hier in vollen Zügen gekostet sein. Jein. Denn wenn du dir dein Leben einmal ganz nüchtern anschaust, wirst du feststellen, dass der Mangel an Ordnung nicht gleichbedeutend mit Freiheit ist. Ich musste dies auf die harte Tour lernen und ganz ehrlich, bin immer noch dabei. Von meinen Freunden und Geschäftspartnern wird mir eine Art schöpferische ADHS bescheinigt. Schick mich 2 Wochen in Urlaub und ich komme mit einem neuen Buch und 2 neuen Projekten zurück. Das kreiert ohne Zweifel Fülle auf den verschiedensten Ebenen. Innere Erfahrung, neue Unternehmen, glückliche Kunden, Arbeitsplätze, Erfolg. Aber wenn diese Fülle nicht auf ein Mindestmaß an Struktur trifft, artet sie in einem Chaos aus, das eben nicht mehr genossen werden kann. Deshalb brauchen wir als scheinbares Antidot der überbordenden Fülle eine angemessene Portion jungfräulicher Struktur, Genauigkeit und Bescheidenheit. Ich kenne so viele wirklich hochbegabte Menschen, die ihre PS nicht auf die Straße bekommen und so natürlich auch keinen stabilen Reichtum im Außen kreieren können. Das Tragische ist, dass wir dies vor uns selbst häufig auch noch rechtfertigen als künstlerische Freiheit. So dieses pseudospirituelles Gegenwartsgehudel. Oder eines der Etiketten, die seit einigen Jahren so beliebt sind. Hochsensibel, multitalentiert. Und falls dir das gerade wehtut oder du dich empört fühlst, dann sage ich das gerade just zu dir. Hier einige Tipps, falls du die Schnauze voll hast vom Chaos und bereit bist, den Sumpf des formlosen Reichtums etwas trocken zu legen. Erstens, definiere doch einmal deine Vorstellung von Freiheit ganz neu. Ein wirklich freier Mensch, der kann auch mal verzichten und kann sich, wenn es erforderlich ist, auch Strukturen hingeben.